Donnerstag, 18. April 1974. Meine liebe Mama, es ist nun etwa 3,5 Jahre her, dass du 91-jährig gestorben bist. Und vielleicht lerne ich dich erst jetzt allmählich kennen. Ich habe meine Kindheit und meine Jugend im selben Haus wie du verbracht. Mit dir. Und als ich dich verließ, um nach Paris zu gehen, im Alter von etwa 19 Jahren, warst du immer noch eine Fremde. Übrigens habe ich nie Mama zu dir gesagt, sondern Mutter. Wie ich auch meinen Vater nie Papa nannte. Warum? Wie kam das? Ich weiß es nicht. Brief an meine Mutter. Von Georges Simenon. Bearbeitung und Regie: Elisabeth Wallenmann. Seitdem bin ich ab und zu für kurze Zeit nach Lüttich gefahren. Aber der längste Aufenthalt war der letzte, bei dem ich eine Woche lang im Hôpital de Bavière, wo ich früher einmal Messdiener war, Tag für Tag deinen Todeskampf miterlebt habe. Dieses Wort passt übrigens schlecht zu den letzten Tagen vor deinem Tod. Du lagst ausgestreckt im Bett, umgeben von Verwandten oder von Leuten, die ich nicht kenne. An manchen Tagen drang ich kaum bis zu dir vor. Ich habe dich stundenlang betrachtet. Du hast nicht gelitten. Du hattest keine Angst vor dem Sterben. Du hast auch nicht von früh bis spät den Rosenkranz gebetet, obwohl eine Nonne in Schwarz jeden Tag an derselben Stelle auf demselben Stuhl saß. Manchmal, sogar oft, hast du gelächelt. Doch das Wort Lächeln hat auf dich angewendet eine andere als die übliche Bedeutung. Du sahst zu uns, die wir dich zu Grabe tragen würden, und manchmal verzog sich dein Mund zu einem ironischen Gesichtsausdruck. Es wirkte, als weiltest du bereits in einer anderen Welt, oder eher in deiner eigenen Welt, deiner inneren Welt, die dir vertraut war. Denn dieses Lächeln, in das sich auch Melancholie und Resignation mischten, kenne ich seit meiner Kindheit. Du hast das Leben ertragen, gelebt hast du es nicht. Es wirkte, als hättest du auf den Augenblick gewartet, in dem du endlich auf deinem Krankenbett ausgestreckt liegen würdest, bereit für den großen Schlaf. Wir haben uns zu deinen Lebzeiten nie gemocht, das weißt du. Wir beide haben nur so getan, als ob. Als ich von deinem Zustand erfuhr und an dein Bett geeilt war, um dich zu küssen, sagtest du ganz selbstverständlich, als wäre es das Natürlichste von der Welt: Warum bist du gekommen, George? Ich kann nicht anders als denken, dass du wusstest, ich würde kommen, dass du auf mich gewartet hast. Doch da du immer allen misstraut hast und mir ganz besonders, hattest du befürchtet, ich würde nicht kommen. Wir haben uns lang angesehen. Auf deinem Gesicht war keine Traurigkeit, es gab dort kein Gefühl, das ich definieren könnte, ohne Gefahr zu laufen, mich zu irren. Ein Sieg? Vielleicht. Du warst das 13. von 13 Kindern. Dein Vater war bankrott, als du geboren wurdest. Du warst 5, als er starb. Das waren die Anfänge deines Lebens. Du bliebst allein mit deiner Mutter zurück. Deine Geschwister waren zerstreut, manche schon unter der Erde. Ihr hattet eine bescheidene Wohnung, mehr als bescheiden, in einer armseligen Straße von Lüttich, und ich habe nie erfahren, wovon ihr lebtet, deine Mutter und du. Bis du mit 19 Verkäuferin in dem Kaufhaus Innovation wurdest. Ich habe ein schlechtes Foto von dir aus dieser Zeit. Du warst hübsch, hattest noch ein rundliches Kindergesicht, aber deine Augen kündeten bereits von einem eisernen Willen und von einem Misstrauen der ganzen Welt gegenüber. Deine Lippen versuchten sich an einem Lächeln, aber es war ein freudloses Lächeln, ohne Jugend und bereits voller Bitterkeit. und dein Blick war unerbittlich auf das Objektiv des Fotografen gerichtet. Warum bist du gekommen, George? Diese wenigen Worte sind vielleicht die Erklärung für dein ganzes Leben. Als wir allein waren, bis auf die Anwesenheit der Nonne, hast du mir nichts zu sagen gewusst. Und ich habe dir auch nichts zu sagen gewusst. Ich habe deine abgemagerte Hand ergriffen, die auf dem Bettlaken lag. Sie war ohne Wärme, wie kalt und leblos. Wärst du tatsächlich enttäuscht oder traurig gewesen, wenn ich nicht gekommen wäre? Das frage ich mich bis heute. Die Leute, die sich bei meiner Ankunft in deinem Zimmer drängten, kanntest du. Du wusstest, wenn man so will, von jedem, was er von dir erwartete. Der eine Geld, die andere eines der beiden Buffets aus deinem Esszimmer, wieder eine andere Wäsche und so fort. Denn du hast dir nie Illusionen gemacht. Du hast nie jemandem etwas geglaubt. Du hast immer, soweit ich mich erinnern kann, Unehrlichkeit und Eigennutz unterstellt. Ich war keine 6 Jahre alt und gerade in das Institut Saint-André eingetreten, da glaubtest du schon, ich sei ein Lügner. Und du bist immer dabei geblieben. Dein letzter Besuch bei mir war in Épalinges. Ich hatte dich eingeladen, einige Wochen mit mir zu verbringen und hatte dabei den Hintergedanken, dich in einer der ausgezeichneten Seniorenresidenzen der Umgebung unterzubringen, denn du warst schon sehr betagt und hilfebedürftig. Épalinges, das ich seit 2 Jahren zum Verkauf anbiete, aber noch nicht abstoßen konnte, ist ein sehr großes Haus von etwas luxuriöser Anmutung. Du brachtest die meiste Zeit dort im Garten zu, im bebenden Schatten einer Birke. Was dich beschäftigte, war nicht, wie du deine letzten Jahre verbringen würdest. Als es dir gelang, dir einen der Angestellten zu schnappen, hast du ihn mit zweifelndem Blick gefragt: Ist das Anwesen wirklich abbezahlt? Dieses Misstrauen richtete sich nicht nur gegen mich. Es war deine zweite Natur. Die kleine 5-jährige Halbwaise, die mit ihrer Mutter allein lebte, konnte nicht an Wunder glauben. Aber im Grunde war ich der hauptsächliche Gegenstand deines Misstrauens. Aus Liebe? Aus Furcht, ich könne mich in eine schwierige Lage bringen? Weil du von mir, wer weiß, was für Schurkereien befürchtetest? Nur du, Mutter, könntest das beantworten. Ich muss mich mit Vermutungen begnügen, und die Tage an deinem Sterbebett haben mir dabei vielleicht geholfen. Ich frage mich, ob du mich hier auf den Schoß genommen hast. Wenigstens hat es keine Erinnerung hinterlassen. Was bedeutet, dass es nicht oft vorgekommen sein kann. Mein Vater war weichherzig, aber wie alle Simenons, die ich kennengelernt habe, hat er seine Gefühle nie offen gezeigt. Es gibt eine Sache, an die ich mich erinnere und die vielleicht bezeichnend ist. Eines Tages hast du in einem Augenblick der Niedergeschlagenheit zu ihm gesagt: Wenn ich bedenke, Desiree, dass du nie "Ich liebe dich" zu mir gesagt hast. Und mein Vater hat geantwortet, mit feuchten Augen, da bin ich mir sicher: Aber du bist doch da. War es das, was dich verhärtet hat? Hast du die Zwickmühle zwischen den Brülls, von denen du kamst, und der Sippschaft des Simenons, in die du eingeheiratet hast, als einschneidend oder gar verstörend empfunden? Man kennt jemanden nur dann wirklich, wenn man seine Kindheit kennt. Von der deinen kenne ich nur Bruchstücke. Ich kenne die Rue Ferronstre und die Gässchen, die von ihr abzweigen. Ich weiß, dass du mit deiner Mutter in einem der Gässchen gewohnt hast. Ich weiß, dass du nicht Französisch sprachst, sondern ein Gemisch aus Flämisch und deutschen Brocken, über das man lachte in den Läden, in die man dich für bescheidene Einkäufe schickte. Auch dein Vater war für mich ein unwirkliches Wesen. Er war Verwalter eines großen Besitztums in der niederländischen Provinz Limburg, am Ufer des Kanals. Er war Deichgraf, worauf du zu Recht sehr stolz warst. Der Deichgraf verfügt über den Zugang zu den Schleusen, mit denen man bei Trockenheit die Umgebung unter Wasser setzen kann, was ihn zu einer bedeutenden Persönlichkeit macht. Warum hat er Limburg verlassen? Darüber hast du nie gesprochen. Seine Spur verliert sich und ich finde ihn erst in Herstal wieder, einem Vorort von Lüttich, wo er mit seiner ganzen Familie im alten Schloss von Pepin de Herstal wohnt. Er besaß 4 oder 5 Frachtkähne und war, soweit ich weiß, Großhändler in Holz. Ich habe eine Fotografie von ihm. Er hat ein kraftvolles Gesicht mit harten Augen. Er war Deutscher, an der Grenze zu Holland geboren und hatte eine Holländerin geheiratet. Wie und warum war er nach Belgien gekommen? Und warum hatte er mit ungefähr 50 Jahren unmäßig zu trinken begonnen? Ich weiß es nicht. Jedenfalls hat er nach einem abendlichen Besäufnis für einen Freund Wechsel gezeichnet. Der Freund hat bankrott gemacht und dein Vater war von da an ruiniert. Ich habe auch eine Fotografie von deiner Mutter, einer hochmütigen Frau mit ebenmäßigen Gesichtszügen, die aber so hart sind wie die ihres Mannes. Einer Frau, die den Blick auf das Objektiv richtet, als wollte sie alle provozieren. Diese Frau stellte, wenn an die Tür geklopft wurde, schnell Töpfe auf den Herd, um den Eindruck zu erwecken, sie bereite gerade eine üppige Mahlzeit vor. Davon hast du etwas abbekommen. Und auch etwas vom Gegenteil. Auch du, Mutter, warst hochmütig, aber, wenn ich so sagen darf, mit dem Hochmut deiner Demut. Du warst stolz darauf, arm zu sein und von niemandem etwas zu verlangen. Du hast dich ärmer gestellt, als du warst, als wäre das eine Tugend. Und im Alter von 71 Jahren frage ich mich allmählich, ob du damit nicht recht hattest. Ich habe dich oft sagen hören, weißt du, Maria, wir beschränken uns auf das Allernotwendigste. Dieses Wort vom Allernotwendigsten hat mich schon als kleines Kind verfolgt. Für mich war es wie ein Schimpf auf meinen Vater. Denn wenn er dich geheiratet und eine Familie gegründet hat, dann hieß das, dass er sich seiner Verantwortung bewusst war. Aber du warst eine Brüll. Und die Brülls haben sich nie damit abgefunden, Mittelmaß zu sein. Und erst recht nicht arm. Gewissermaßen über Nacht verarmt hat deine Mutter, soweit ich das beurteilen kann, darauf reagiert, indem sie erhobenen Hauptes mit einer Art auf die Welt niederblickte, die sowohl hochmütig als auch gelassen war. Hat dein Vater seinen Bankrott lange überlebt? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass er an Krebs gestorben ist. Wie alt waren deine Brüder, deine Schwestern? Was für eine Beziehung hattest du zu ihnen? Deine Geschwister nannten dich als Heranwachsende, als du sehr dünn geworden warst, Nervenkrisen und plötzliche Weinkrämpfe hattest, ein Vöglein, das die Katze holen würde. Das Vöglein aber wurde nicht von der Katze geholt und hat die anderen überlebt. Dein fast unwillkürliches Misstrauen, das du mir seit meiner frühen Kindheit entgegengebracht hast, habe ich nie verstehen können. Wahrscheinlich hättest du der Distanz zwischen uns beigetragen. Man hätte meinen können, du hättest mich immer der ärgsten Übeltaten verdächtigt. Und wenn mein Bruder Christian, 3 Jahre jünger als ich, zu weinen begann, hast du dich sofort an mich gewandt und gefragt, was hast du ihm schon wieder getan? Ich besaß in Connecticut ein ziemlich großes Anwesen und hab dich einmal dorthin eingeladen. Ich fürchtete mich ein wenig vor deiner Reaktion, wie du sie immer hattest, wenn du bei mir oder in meiner Umgebung Luxus entdecktest. Ich hab dich mit meinem Wagen vom internationalen Flughafen abgeholt. Zu meiner Verblüffung warst du angezogen wie eine Armenhäuslerin, obwohl ich genau wusste, dass eine unserer Verwandten, die mehrere Modegeschäfte besaß, dir eine stattliche Garderobe zusammengestellt hatte. Sobald wir im Haus waren, habe ich dich gefragt, ob du andere Kleidung mitgebracht hattest. Und du hast Nein gesagt. Als wolltest du mich provozieren. Doch diese Provokation verstehe ich inzwischen. Und ich bin geneigt, sie für berechtigt zu halten. Die kleine Nachzüglerin von der Rue Ferrandstre, die Verkäuferin des Kaufhauses Innovation, die ihre reich gewordenen Brüder nie unterstützt haben, verweigerte sich instinktiv allem, was kostspielig war. Meine arme Maria, wenn man bedenkt, dass ich mich auf das Allernotwendigste beschränke. Das ist nur konsequent. Ich bin mit dir nach New York gefahren und hab dir Kleider gekauft. Und nun kommt eine kleine tragikomische Geschichte, letztlich eher tragisch als komisch. Meine zweite Ehefrau D. hatte immer die schlechte Angewohnheit, in den Schubladen und den Angelegenheiten anderer Leute herumzuschnüffeln. Sie hat festgestellt, dass du nur ein uraltes Korsett hattest, abgetragen und verbeult. Sie hat dir ein neues gekauft und hat das alte in den Abfall getan, ohne dir etwas zu sagen. Am nächsten Morgen hat sie nicht schlecht gestaunt, als sie merkte, dass das Korsett nicht mehr in der Mülltonne war. Du bist offenbar nachts aufgestanden, durch verwinkelte Gänge geschlichen, hast die Tür aufbekommen, wie weiß ich nicht, und bist wie ein Mäuschen an den Mauern entlang gehuscht, bis du die Mülltonnen gefunden hast. Du hast nichts gesagt. Niemand hat etwas gesagt. Am Abend hat D. in ihrer Halsstarrigkeit das Korsett wieder in den Müll getan. Und auch dieses Mal hast du es zurückgeholt. Willenskraft hast du dein Leben lang besessen. Und ich weiß nicht recht, ob du nun auf deinem Krankenbett, das dein Sterbelager sein wird, auch den Zeitpunkt deines Todes bestimmt hast. Zuzutrauen, wär's dir. Wie hast du meinen Vater kennengelernt? In deiner Abteilung im Kaufhaus Innovation, einem der großen Kaufhäuser von Lüttich, hattest du eine Kameradin, Valerie, die genauso klein war wie du, aber kein hübsches Gesicht hatte. Ihr wart enge Freundin. Wenn der große Desiree vor dem Schaufenster vorbeikam, sagte eine von euch ab und zu, welche weiß ich nicht, was für ein eleganter Gang. Denn mein Vater, der 1,85 Meter groß und schlank war, ging mit großen, regelmäßigen Schritten wie im Takt eines Metronoms. Jeden Tag zur gleichen Stunde gab er seiner Mutter in der Rue Puissonsoc einen Kuss und ging fast wie ein Automat zu seinem Büro in der Nähe des Bahnhofs Guillemin. Er war bereits einer der wichtigsten Angestellten in der Versicherungsgesellschaft, für die er arbeitete, denn er hatte als einziger eine höhere Schulbildung. Wie hat dieser schüchterne Mann den Mut aufgebracht, dich anzusprechen? Zu einer Zeit, da es als ungehörig galt, eine Frau auf der Straße anzusprechen. Wie lange wart ihr verlobt? Wohin gingt ihr sonntags, du und Desiree? Nicht ins Theater. Kinos gab es keine. Mein Vater setzte nie einen Fuß ins Café bis auf die Kartenrunde am Sonntagvormittag. Vermutlich seid ihr im Park von Avoir spazieren gegangen, so wie später mit mir. Ich nannte ihn den Entenpark, denn es gab einen Teich voller Enten. Ich habe kein Foto von eurer Hochzeit oder aus jener Zeit eures gemeinsamen Lebens. Wie ich meinen Vater kenne, hat er dich sicherlich sonntagvormittags in die Küche in der Rue Puissonsoc mitgenommen, in der die Simenons sich um Vater und Mutter versammelten. Richtete man das Wort an dich? Wagtest du es, selbst das Wort zu ergreifen? Ich glaube kaum. Die Simenons waren eine so verschworene Sippschaft, dass du dich dort so fremd gefühlt haben musst wie in einem fremden Land. Ihr habt ein gutes Jahr lang in der Rue Leopold gewohnt, in der Innenstadt. Und dort bin ich geboren. Danach seid ihr nach Outremeuse gezogen, in unmittelbare Nähe der Rue Puissonsoc. Und in diesem Viertel seid ihr geblieben. Du warst außergewöhnlich sensibel und voller Sorgen. Damals gab es keine Altersrenten und keine Sozialversicherung. Eine einfache Krankheit konnte die Existenz einer ganzen Familie gefährden. Der arme Desiree übte einen Beruf aus, der mit keiner Pension verbunden war. Mit keiner Sicherheit. Wenn ich bedenke, dass du nicht einmal eine Lebensversicherung abgeschlossen hast. Diese Worte habe ich oft von dir gehört. Desiree schwieg und wandte den Kopf ab, denn was hätte er sonst tun sollen? Die näheren Umstände habe ich später von seinem Arzt erfahren, als er im Alter von 44 Jahren an Angina pectoris starb. Schon als 25-Jähriger war er herzkrank. Jedenfalls war er für die Versicherungsanstalten, auch die Gesellschaft, bei der er arbeitete, das, was man nicht allzu freundlich einen Risikofaktor nennt. Er hat bis zuletzt nichts davon gesagt. Wegen der Krankheit meines Vaters oder eher, weil er keine Versicherung hatte, hast du mich gedrängt, Beamter zu werden. Hinter einem Schalter oder einem Schreibtisch der Eisenbahngesellschaft Norbelge oder einer vergleichbaren Institution. Soll ich dir das verübeln? Durch merkwürdige Gedankenverbindungen bin ich dazu gelangt, eine Leerstelle in der Geschichte deiner Jugend auszufüllen. Als ich dich ansah, fragte ich mich, ob Sterbende bisweilen Tränen vergießen und ob du es tun würdest. Und das Wort Tränen hat eine Erinnerung in mir geweckt. Du hattest eine Schwester, die mit einem Lebensmittelgroßhändler verheiratet war, eine sehr schöne Frau, die dann an ihrer Trunksucht gestorben ist. Sie bekam zuerst einen Sohn, dann eine Tochter. Deine Mutter war zu jener Zeit wohl gerade gestorben, denn die Familie deiner Schwester nahm dich auf. Nicht als Verwandte, sondern als Kindermädchen. Du durftest nicht mit ihnen essen. Du musstest in der Küche essen, zusammen mit zwei oder drei anderen Dienstboten. Du warst nicht nur für die Kinder zuständig, erst eins, dann zwei, sondern musstest auch andere Hausarbeiten verrichten, wenn dir genug Zeit dafür blieb. Wenn mir das eingefallen ist, als ich an Tränen dachte, dann deshalb, weil ich dich oft habe sagen hören, nie in deinem Leben habest du mehr geweint als damals. Wie hast du den Mut gefunden, zu entfliehen und allein zu leben? Wo hast du geschlafen? Wer hat dich auf die Idee gebracht, dich bei Monsieur Bernheim im Kaufhaus Innovation um eine Stelle zu bewerben? Du siehst, Mutter, wenn wir nicht von Angesicht zu Angesicht im Schweigen gelebt hätten, hätte ich dir viele Fragen zu stellen gehabt. Was ich weiß, ist, dass du nie wieder arm sein wolltest, dass du um jeden Preis Geld verdienen wolltest, für deine Zukunft vorsorgen wolltest und meinen Vater dazu überredet hast, ein kleines Haus in der Parallelstraße zu mieten. An der Fassade hast du ein kleines Schild angebracht. Möblierte Zimmer zu vermieten. Genauer, Chambre garnie, wie man in Lüttich sagt. Wenn ich dich da so zerbrechlich in deinem Bett liegen sehe, frage ich mich, ob das ein Akt der Grausamkeit war. Du kanntest den Charakter meines Vaters. Er war jemand, der Wert darauf legte, seine Ruhe zu haben. Seinen Korbsessel, der ihn abends erwartete, seine Pantoffeln und seine Zeitungslektüre. Nach nur 3 Ehejahren wagte es die kleine Henriette, von der ihre Schwestern sagten, sie sei ein Vögelchen, das die Katze holen würde, dem großen Desiree ihren Willen aufzunötigen. Ich habe es dir übel genommen. Selbst als Kind habe ich gespürt, dass das Gleichgewicht gestört war. Das Gleichgewicht zwischen dem Haus, in dem nur du zu bestimmen hattest, in dem du hart arbeitetest von früh bis spät, und dem Mann, der beim Nachhausekommen oft einen Polen oder Russen in seinem Sessel vorfand, seine Zeitung in den Händen eines Fremden. Heute weiß ich, dass es keinerlei Bosheit deinerseits war, ja nicht einmal Egoismus. Du folgtest deinem Schicksal wie der Onkel in seinem Schloss. Und nichts, keine Empfindsamkeit konnte dagegen etwas ausrichten. Im Alter von 8 oder 9 Jahren war ich zutiefst erschrocken, als eine deiner Schwestern in eine Irrenanstalt gebracht wurde. Ich sehe noch heute die Droschke vor der Tür, den schluchzenden Ehemann, die Arme an die Hausmauer gelehnt, das Gesicht in den Händen verborgen. Ich habe mich gefragt, das kann ich dir heute gestehen, und wenn eines Tages eine Droschke käme, um meine Mutter abzuholen? Von dir hieß es, du seist ein Nervenbündel. Was heißt, dass du auf die harmlosesten Störungen, die geringfügigsten Reibereien mit großer Empfindlichkeit reagiertest. Unter anderem erinnere ich mich an die Sonntagnachmittage. Wir hatten am Morgen beschlossen, auf dem Land spazieren zu gehen. Nicht weit von Lüttich, denn wir waren auf die Straßenbahn angewiesen. Du warst nach dem Mittagessen in deinem Zimmer und wolltest deinen Haarknoten richten. Es gelang dir nicht, und jedes Mal, wenn er sich löste, wurdest du gereizter. Die Tränen stiegen dir in die Augen, und zuletzt warfst du dich schluchzend aufs Bett. Mein Bruder und ich warteten auf dem Trottoir, ungeduldig, verständnislos. Und unser Vater, ebenfalls zum Aufbruch bereit, lief zwischen uns und dir hin und her. »Noch ein paar Minuten, Kinder, eurer Mutter geht's nicht gut.« Das hat sich 100 Mal, 200 Mal ereignet. Christian und ich wagten nicht hinaufzugehen. Manchmal hörten wir Geschrei und dann lange gehechelte Monologe aus Vorwürfen. Vorwürfe an die Adresse meines Vaters, der gelassen und geduldig blieb. Wie konntest du manche deiner Pensionsgäste ertragen, die es sich in deiner Küche bequem machten, um ihr Zimmer nicht heizen zu müssen und dich fast aus der Küche verdrängten. Ihnen gegenüber warst du immer freundlich, und ich fragte mich, warum. Inzwischen weiß ich es. Diese Pensionsgäste standen für das, was du später deine alten Tage nanntest. Denn du hattest, vielleicht in Erinnerung an deine Mutter, leere Töpfe auf dem Herd stehen. Das Grauen deiner alten Tage. Desiree wäre irgendwann nicht mehr da mit seinem Monatslohn, der bescheiden war, aber ausreichend. Und was uns betraf, die Kinder, auf uns wolltest du dich nicht verlassen. Für jeden von uns gibt es Leute, die uns eine mehr oder weniger lange Strecke unseres Weges begleiten. Erst im Augenblick der Schlussbilanz können wir uns darüber Rechenschaft ablegen und den Einfluss anerkennen, den jeder von ihnen auf unser Schicksal hatte. Dein Vater hatte dich verlassen, als du 5 Jahre alt warst. Deine Mutter, soweit ich die Ereignisse rekonstruieren kann, in deinem 14. oder 15. Lebensjahr. Als du etwas später im Kaufhaus Innovation zu arbeiten begannst, ist jemand in dein Leben getreten. Valerie, die, darauf könnte ich schwören, in deinem Leben eine größere Rolle gespielt hat, als man meinen könnte. Zu der Zeit, da junge Mädchen sich Geheimnisse und Zukunftspläne zuflüstern. Valerie war, wie gesagt, nicht schön, sondern richtig hässlich. Dabei aber herzensgut. Sie kam einmal in der Woche zum Abendessen, zuerst mit ihrer Mutter, später allein. Ich erinnere mich an die Blicke, mit denen sie meinen Vater bedachte, an das aufgeregte Lachen, wenn er sie neckte. Und das tat er oft, vielleicht um sich an dieser harmlosen Aufregung zu erfreuen. Das sind nur winzige Aspekte. Aber diese winzigen Aspekte muss ich in meinem Gedächtnis finden, um ein Leben von mehr als 91 Jahren zu rekonstruieren. und in diesen Augen zu lesen, die mich ansehen, und um mir die Worte dieses Mundes mit den gedehnten Lippen vorzustellen, der nichts zu mir sagt. Als ich von Lüttich wegging, war mein Vater kurz zuvor gestorben. Und es war eine Frau in Trauer, die ich zurückließ. Trotz meines jugendlichen Alters und meiner unsicheren finanziellen Situation empfand ich eine gewisse Verantwortung und schickte dir jeden Monat etwas Geld. Ich schrieb dir auch. Ich weiß nicht, ob diese Briefe in deinem Nachlass waren, aber ich habe allen Grund zu vermuten, dass sie geschraubt waren. Bemüht. Eine Szene zum Beispiel, die ich nie vergessen konnte, hat meine Jugend geprägt. Ich muss 12 oder 13 gewesen sein. Ich weiß nicht mehr, warum du so böse auf mich warst, während ich trotzig dagegen hielt. Denn auch ich, das muss ich zugeben, wollte nie nachgeben, wenn ich glaubte, im Recht zu sein. Jedenfalls hattest du eine Nervenkrise, wie so oft vor unseren Nachmittagsspaziergängen. Du hast alle Selbstbeherrschung verloren und dich auf mich gestürzt. Was du sagtest, konnte ich nicht verstehen, denn es war flämisch oder deutsch. Du hast mich zu Boden geworfen und auf mich eingetreten und hast dabei weitergeschrien. Ich konnte mich irgendwann befreien und weglaufen. Ich bin zum Büro meines Vaters gegangen. Ich wollte ihm sagen, was passiert war. Ich zitterte noch immer vor unterdrückter Angst. Was ist mit dir, mein Sohn? Mein Vater nannte mich nie Georges, sondern seinen Sohn, wie auch ich meine Kinder meistens anspreche. Ich habe ihm nur einen Teil der Wahrheit gesagt. Ich habe ihm gesagt, du hättest dich über mich geärgert, wärst sehr wütend geworden und hättest mich geohrfeigt. Mein Vater hat weder mich noch meinen Bruder jemals geohrfeigt. Wenn ich mich an diese Szene erinnere, so hat das nichts Nachtragendes. Ich erinnere mich an sie, weil sie mir hilft, mir deine Persönlichkeit zu erklären. Lange lebte ich in der Angst, eine Droschke könnte kommen, um dich abzuholen, wie es deiner Schwester ergangen war. Diese Furcht hast du in mir wachgehalten, Mutter, absichtlich oder unabsichtlich. Wenn du in Zorn gerietest, riefst du manchmal plötzlich: Oh, mein Bauch, Georges, eines Tages wirst du mich ins Krankenhaus bringen müssen. Die Vorstellung, dich zum Krankenhaus aufbrechen zu sehen, war so quälend, dass ich mich auf die Knie warf und dich um Verzeihung bat, selbst wenn ich im Recht war oder mich im Recht glaubte. In dir gab es etwas Exzessives, das du nicht beherrschen konntest. Doch zugleich gab es eine große geistige Klarheit. Ich will dich an eine andere Anekdote aus neuerer Zeit erinnern, die zu der vorigen passt, wenn auch gegensätzlicher Art. Vor 3 oder 4 Jahren habe ich dich eingeladen, mich in Épalanges für einige Zeit zu besuchen. Wir haben dir das Fernsehzimmer der Kinder als Gästezimmer hergerichtet. Unter anderem haben wir einen relativ leichten Schrank hineingestellt. Du aßest in diesem Zimmer, weil du erschöpft warst und nicht zu den gemeinsamen Mahlzeiten kommen wolltest. Nach dem Mittagessen legtest du dich hin. Eines Tages bist du nicht zur gewohnten Zeit aufgewacht und auch nicht eine halbe Stunde später. Joel, damals das Zimmermädchen, öffnete schließlich leise die Tür. Sie fand dich auf einem Stuhl sitzend vor, blaue Flecken im Gesicht, mit schmerzverzerrter Miene, wobei du noch zu lächeln versuchtest. Als du allein warst, bist du zum Schrank gegangen. Da du zu klein warst, bis hinaufzureichen, warst du auf den Sockel des Schranks gestiegen und hattest dabei den Schrank umgeworfen. Anstatt zu schreien und um Hilfe zu rufen, warst du zu dem Stuhl gekrochen und hattest dich darauf hochgestemmt, wie weiß ich nicht, und dort stoisch und wortlos gewartet. In deinen mageren Händen den Schatz, den du geholt hattest. Denn es war ein Schatz. Kleine Säckchen mit Goldstücken. Jedes davon mit dem Namen eines meiner Kinder versehen. Du hattest dein ganzes Leben lang gearbeitet, um für deine alten Tage vorzusorgen, wie du es nanntest, und hattest uns die Früchte deiner Sparsamkeit in Gold mitgebracht. Ich habe die Säckchen noch nicht unter meinen Kindern verteilt. Ich warte ab, bis sie volljährig sind und ihren Platz im Leben gefunden haben, damit sie nicht das, was für dich so mühsam zu erlangen war, gedankenlos vergeuden. Am selben Tag hast du etwas anderes getan, was mich einerseits sehr geschmerzt hat und mir andererseits Bewunderung für dich abverlangte. In meinem Arbeitszimmer hast du mir einen Briefumschlag überreicht, der all das Geld enthielt, das ich dir fast 50 Jahre lang jeden Monat geschickt hatte. Du wolltest arm sein, du wolltest dir ein würdiges Ende sichern, aber du wolltest niemandem etwas schulden. Nicht einmal und vor allem nicht deinem Sohn. Wir beide, Mutter, sehen einander an. Du hast mich zur Welt gebracht. Ich bin aus deinem Bauch gekommen. Du hast mir die erste Milch gegeben und dennoch kenne ich dich so wenig, wie du mich kennst. Hier in deinem Krankenzimmer sind wir wie zwei Fremde, die nicht dieselbe Sprache sprechen. Wir sprechen ohnehin wenig. Und doch, glaube mir, betrachte ich dich, sammle Erinnerungsfetzen und denke nach, um die falschen Vorstellungen zu löschen, die ich mir vielleicht von dir gemacht habe, um zur Wahrheit deines Wesens vorzudringen und um dich zu lieben. Du hast deinen Triumph gehabt. Ich kann ihn nicht einmal zeitlich einordnen, mit einem ungefähren Datum versehen. Als ich 20 war, warst du um die 40 und es erschien mir fast anstößig, dass du mit einem Mann schlafen könntest. In meinen Augen hattest du das Leben hinter dir und wurdest allmählich zu einer alten Frau. Für mich warst du eine Witwe. Du hattest gelebt, was das Leben dir bestimmt hatte. Es gab keine Veränderung mehr zu erwarten. Doch es hatte eine Veränderung gegeben, eine sehr bedeutende Veränderung, durch die du dir endlich die Träume deiner Jugend und deines Erwachsenenlebens erfüllen konntest. Ich weiß nicht mehr, wo ich mich befand, als ich es erfuhr. War ich in Frankreich, in Afrika, in den Vereinigten Staaten? Jedenfalls erhielt ich einen Brief in deiner spitzen und nervösen Schrift, die mir mitteilte, dass du wieder geheiratet hattest. Ich muss dir gestehen, dass ich im ersten Augenblick schockiert war. Ich verehrte meinen Vater noch immer so sehr, dass ich nie auf den Gedanken gekommen wäre, du könntest ihn durch einen anderen ersetzen wollen. Aber ich habe es begriffen, als ich die Einzelheiten las. Du hattest einen pensionierten Lokomotivführer geheiratet, der für Norbelge gearbeitet hatte. Endlich würdest du Anspruch auf eine Pension haben. Endlich war für deine alten Tage vorgesorgt. Komme, was wolle. Merkwürdigerweise hast du zwar meinen Vater durch einen anderen Mann ersetzt, aber seinen Nachnamen beibehalten. Der Nachname deines neuen Ehemanns lautete André. Und in deinen Briefen und sogar auf einigen amtlichen Papieren, die mir in die Hände fielen, hast du unterschrieben mit Madame André Simenon. Das hat mich geschmerzt. In meinen Augen war das ein Vertrauensbruch. Ein anderer Mann als mein Vater hatte seinen Platz in deinem Haus, in deinem Bett eingenommen, aber du wolltest den Namen deines ersten Mannes behalten. Weil ich bereits berühmt war? War dieser Name für dich eine Art Talisman? Das dachte ich. Ich dachte sogar, dass du tief in deinem Innern ebenfalls den großen Desiree verehrtest und selbst wieder verheiratet eine Verbindung zu ihm aufrechterhalten wolltest. In deinem Krankenzimmer musste ich mich von dieser Vorstellung kurieren. Denke nicht, Mutter, dass ich dir das übel nehme oder dich verurteile. Ich verurteile niemanden. Wenn die Menschen sich seit vorgeschichtlichen Zeiten gegenseitig umbringen, Liegt es nicht daran, dass man den Nachbarn, die Menschen des Nachbarstammes nicht versteht? Wenn ich von Hass spreche, übertreibe ich nicht. Gewiss, ich war nicht zugegen. Doch wenn ein Mann und eine Frau zusammenleben, durch die Ehe vereinigt und es so weit kommt, dass jeder sein eigenes Essen bereitet, seinen eigenen Vorratsschrank mit dem Schlüssel abschließt, darauf wartet, dass der andere die Küche verlässt, damit man selbst essen kann. Wie soll man sich das anders erklären? Ihr müsst beide befürchtet haben, vom anderen vergiftet zu werden. Das war eine fixe Idee geworden, vielleicht krankhaft. Vater André ist gestorben. Unvermittelt ist er tot umgefallen, wie einst mein Vater. Diesen großen Hof mit den zahlreichen Gebäuden, in dem Kranke in Uniform auf den Bänken sitzen, sobald die Sonne scheint, durchquere ich inzwischen gewohnheitsmäßig gegen 10 Uhr vormittags. Man muss den Krankenschwestern Zeit lassen, dich zu waschen und zu versorgen, und das Zimmer muss geputzt und aufgeräumt werden. Manchmal ist zu dieser Tageszeit niemand da, außer der ewigen Ordensschwester. Ich spreche von ihr, als wäre sie immer dieselbe. Das ist zweifellos nicht der Fall, aber wegen des Habits, der Reglosigkeit und des blassen Teints kann ich die Nonnen nicht auseinanderhalten. Wie geht es dir, Georges? Du lächelst mich an. Hast du mich erwartet? Freut dich mein Besuch zweimal am Tag? Wärst du lieber allein mit deinen entfernten Verwandten, den Nachbarn und den Fremden, die sich bald im Gänsemarsch einfinden werden? Ich weiß es nicht. Jedenfalls hast du nie das Bedürfnis gehabt, mir etwas zu sagen, mir eine persönliche Botschaft zukommen zu lassen. Als du, nachdem der Schrank auf dich gefallen war, von dem du deine Goldstücke holen wolltest, noch 2 oder 3 Wochen in Épalanche gewesen warst, konnte ich mich nicht entschließen, dich nach Belgien zurückfahren zu lassen. Deine Gesundheit ließ zu wünschen übrig. Ich wollte nicht, dass du in deinem kleinen Haus allein wärst. Aber du hast dich hartnäckig geweigert, dich mit einer Gefährtin abzufinden, die auf dich aufpassen würde. Wenn das Wort hartnäckig auf jemanden zutrifft, dann auf dich. Jahrelang habe ich versucht, dich dazu zu bringen, ein Badezimmer einbauen zu lassen. Du hast die Installateure vor die Tür gesetzt. Ich habe versucht, dir einen Fernseher zu kaufen. Nach 2 Jahren ist es mir gelungen. Du musst zugeben, dass du das Fernsehen genossen hast. Deine Nachbarn hatten zum größten Teil kein Fernsehgerät und so hat sich jeden Abend ein Teil der Nachbarschaft bei dir eingefunden. Dein Alleinsein hat mir große Sorgen bereitet. Ich habe mit meinem Arzt in Épalanche gesprochen, der dich mehrere Male besucht hat. Er hat mir gesagt, es würde nichts nützen, gegen deinen Willen zu handeln. Ganz im Gegenteil. Wenn sie sie entwurzeln, beschleunigen sie damit das Ende. Aber konnte ich dich verdorbene Speisen essen lassen? Oder das Risiko eingehen, dass eines Tages ein besorgter Nachbar die Tür aufbrechen lassen und dich finden würde? Seit 1 oder 2 Wochen tot? Ich habe mich erkundigt. Ich habe nicht weit von Lüttich ein schönes Anwesen mit riesengroßem Garten im Grünen gefunden. Ich habe dich hingefahren. Du hattest mehr denn je dein kleines, spöttisches und resigniertes Lächeln. Du hast gehorcht, aber nur halbherzig. Und nach einigen Tagen wahrhaftig bequemen Komforts hast du darauf bestanden, dass man dich in dein kleines Haus zurückbringt. Dann musste man dich eines Tages in das Hôpital de Bavière bringen, wo du operiert wurdest. Es war nicht der jetzige Besuch. Auch damals besuchte ich dich. Du hattest die Operation bewundernswert überstanden und warst schon wieder in deinem Zimmer auf den Beinen. Mein Freund Orban, der Arzt, konnte es nicht fassen. Normalerweise hätte sie es nicht überlebt. Und jetzt hat sie sich noch mal aufs Leben eingelassen, mindestens für ein paar Monate. Welcher Triumph, welche Herausforderung in deinen graublauen Augen. Ein sonderbares Phänomen fällt mir auf. Für gewöhnlich nehme ich jedes Wetter wahr, den Sonnenschein auf dem Trottoir oder den dunklen Himmel, über den dicke Wolken ziehen, den leichten Wind, die Wärme eines Lufthauchs. Doch von der Zeit, die ich in Lüttich verbracht habe, und ich weiß nicht einmal, ob es 6, 8 oder 10 Tage waren oder noch mehr, bleibt mir nichts in Erinnerung als eine eintönige Grisaille, wie eine Bleistiftzeichnung auf weißem Papier. Eines Vormittags, als wir allein waren, abgesehen von der unvermeidlichen Nonne, hast du mich gefragt, was machst du dann mit dem Haus? Es war das erste Mal, seit ich in deinem Zimmer war, in dem du langsam dahin dämmertest, dass du indirekt auf den Tod anspieltest. Was machst du dann mit dem Haus? Ich habe geantwortet, was ich dir bereits vor Jahren sagte. Ich überlasse es ganz meinem Neffen. Mit den Möbeln, der Wäsche und allem anderen? Mit allem. Dieses Versprechen habe ich vor langer Zeit meinem Bruder gegeben. Er starb etwa im gleichen Alter wie mein Vater mit 40 oder 45 Jahren und hinterließ eine Frau und einen erwachsenen Sohn. Beide können sich ernähren. Aber es kommt für mich nicht in Frage, einen Teil des Erbes meiner Mutter anzunehmen. Während einer meiner seltenen Reisen nach Lüttich hast du mich einmal lange angesehen, sehr aufmerksam, und hast diese Worte gesagt, die ich nie vergessen konnte. Wie schade, Georges, dass ausgerechnet Christian gestorben ist. Sollte das nicht heißen, dass in deinem Geist oder deinem Herzen ich derjenige war, der als Erster hätte gehen sollen? Und du hast hinzugefügt, er war so liebenswert, so liebevoll. Das galt wohl nicht für mich. Oder ich hatte so etwas nicht zeigen können. Bevor ich mit 19,5 wegging, habe ich mit dir in 2 oder 3 Häusern gewohnt, die alle, wie auch dein Haus, im Schatten des Kirchturms von Saint-Nicolas lagen. Wir zogen um, weil der Mietvertrag endete oder weil du ein etwas geräumigeres Haus gefunden hattest. In deinem Haus gab es die Möbel, die ihr, mein Vater und du, bei eurer Heirat vor so langer Zeit gekauft hattet, doch es gab auch die Möbel von Vater André, fast ununterscheidbar. Und du fandest dich darin nicht zurecht. Du sagtest zum Beispiel, sieh nur, Georges, der Tisch, an dem du Au Pont des Arches geschrieben hast. Es war nicht dieser Tisch. Es war ein Tisch, den ich nie zuvor gesehen hatte. Ein Tisch aus einem anderen Haushalt, den ich nicht kannte. Ich bezweifle aber, dass du in deinem Krankenhausbett Menschen und Daten verwechselst. Dein Blick ist von unerwarteter Klarheit. Du sprichst wenig, gewiss. Vor allem, wenn du, was meist der Fall ist, von Besuchern umgeben bist. Aber du willst weiterhin das, was du willst, was du für dich beschlossen hast. Hör zu, Georges. Du weißt, dass ich das Grab, das du für deinen Vater hast machen lassen, nie leiden konnte. Ein großer, schmuckloser Granitstein mit einem Namen und einem Datum. Grabstätten aus Marmor und mit Säulchen oder gar eingelassene Porträts habe ich immer verabscheut. Weißt du, der Stein scheint sich zu senken. Nicht, dass ich gleichgültig wäre, ganz im Gegenteil. Ich habe den großen Désiré immer verehrt und verehre ihn heute noch. Aber um sein Grab habe ich mich nie groß gekümmert. Ich bin nie hingegangen, um mich zu erbauen. Wenn ich mich ihm nahe fühlen möchte, genügt es mir, an ihn zu denken. Und diesmal hast du gesagt, Mutter, ohne dir der Ungeheuerlichkeit dessen, was du sagtest, bewusst zu sein, ich wäre lieber in der Gruft von Vater André und seiner Frau begraben. Ich war sprachlos. Du hast im Lauf der Jahre die zwei Männer verwechselt, die einen Teil deines Lebens mit dir verbracht hatten. Hast du meinen Vater wirklich geliebt? Das frage ich mich heute. Seit dem Beginn eurer Ehe waren deine Pläne nie Pläne für euch beide, sondern Pläne für dich. Du dachtest bereits an dein Haus und hast Geld beiseite gelegt, ohne es ihm zu sagen. Gewiss, es war dein Geld, das du verdient hast, indem du dich um deine Pensionsgäste gekümmert hast. Dennoch war es heimlich gehortetes Geld, wenn ich das so sagen darf, was für meine Begriffe das Gegenteil von Liebe ist. Freilich hast du Vater André noch weniger geliebt. Ganz nebenbei frage ich mich, warum du ihn Vater André genannt hast. Er war niemandes Vater. Er hat nie Kinder gehabt. Und er hat auch keiner religiösen Bruderschaft angehört. Und doch war er Vater André. Mein Vater aber war Désiré. Du siehst, Mutter, dass ich dir nichts vorzuwerfen habe und dir keine Vorwürfe mache. Du bist im Lauf deines Lebens mit einer seltenen, ja mehr als seltenen Beharrlichkeit auf dein Ziel hin gefolgt. Und du hast es erreicht. Vielleicht ist dein Blick in deinem Krankenbett deshalb so heiter, vielleicht ist darin deshalb manchmal ein Funke Ironie. Umgangssprachlich könnte ich sagen, du hast es allen gezeigt. Meine liebe kleine Mama, du siehst, dass ich fast dieselben Worte wieder aufnehme, mit denen ich diesen Brief begonnen habe. Vielleicht, weil ich so bewegt bin. Eines Abends, als ich zu Bett gehen wollte oder mich schon ausgezogen hatte, erhielt ich einen Anruf aus dem Krankenhaus mit der Mitteilung, dass du gestorben warst. Ich hatte damit gerechnet, dass dies jeden Augenblick geschehen konnte. Die Realität war trotzdem ein heftiger Schock. Ich habe mich hastig wieder angezogen. Ich bin zum Krankenhaus geeilt. Ich fand dich mit heiterer Miene, einer Gelassenheit, wie es sie im Leben nicht gibt. Ich habe dich auf die Stirn geküsst, wie ich meinen Vater geküsst hatte, und habe mich neben dich gesetzt. Die Nonne war noch immer da, so reglos, als wäre nichts geschehen. Ich habe sie gefragt, ob du gelitten hast, und sie hat Nein gesagt. Unwillkürlich musste ich nachdenken. Diese Woche, die wir miteinander verbracht haben, eigentlich ohne miteinander zu sprechen, begann mir zu fehlen. Mir war, als wäre sie nicht abgeschlossen, als wäre der Kontakt nicht vollständig gewesen. Aber ich wollte dich nicht gehen lassen, ohne dich gekannt zu haben, ohne dich verstanden zu haben. Jetzt hatten deine Augen keinen Ausdruck mehr, sondern eine überirdische Starre. Deine Lippen hatten ein für alle Mal eine geheimnisvolle Krümmung angenommen, die ich nicht zu deuten wusste. Ironie? Ruhe? Ich würde dazu neigen, es Ruhe zu nennen. Man hatte dich hergerichtet. Du warst schön. Du warst königlich, herrschaftlich auf deinem kleinen Bett. Und um dich herum waren nur Menschen mit all ihrem Zaudern, ihren kleinen Problemen und ihren Ängsten. All das hattest du hinter dir gelassen und herrschtest über uns in deiner unwandelbaren Reglosigkeit. Ich dachte immer noch nach. Ich versuchte immer noch, dich zu verstehen. Und ich habe verstanden, dass du dein ganzes Leben lang gut warst. Nicht unbedingt zu den anderen, aber gut zu dir, gut im Grunde deines Wesens. Du hast gekämpft, um das Ziel zu erreichen, das die kleine Fünfjährige sich gesetzt hatte. Du hast die Zähne zusammengebissen. Aber du hattest das Bedürfnis, das du immer hattest, gut zu sein, zu wissen, dass du gut bist. Deshalb, Mutter, hast du dich dein Leben lang aufgeopfert. Du hast dich für den erstbesten Unglücklichen aufgeopfert, für die Familien, die zerbrachen, für die Einsamen, fast hätte ich gesagt, für alle, die auf der Straße vorbeikamen. Für alle hattest du in deinem Herzen Schätze an Zärtlichkeit und Geduld. Nichts konnte dich abschrecken. Im Gegenteil, je schwieriger die Aufgabe war, desto beharrlicher wurdest du. Muss es einen da verwundern, dass du dich nicht derjenigen um dich herum angenommen hast, die dir vom Glück begünstigt erschienen? Und das waren wir. Du hast uns nicht wahrgenommen oder hast uns zu jenen gezählt, die alles im Übermaß hatten. Du kamst von ganz unten, aus den Reihen derer, die nichts geschenkt bekommen hatten, für die jede kleine Freude ein Sieg war, den man mit Zähnen und Klauen erringen musste. Du hast weitergekämpft, deine Aufgabe war noch nicht erfüllt. Du hast gearbeitet und deine Pensionsgäste versorgt, bis wir aufs Gymnasium kamen. Für dich war unsere Zukunft gesichert. Aber nicht deine. Nicht die von anderen, denen du beim Einkaufen begegnetest. Zwischen uns, mit uns ging es nicht um Güte, sondern um Mutterliebe. Aber für dich war die Güte wichtig, nicht nur anderen gegenüber. Du hast weder Dank noch Dankbarkeit erwartet. Was dir wichtig war, unabdingbar, war das Wissen, dass du gut bist. Und ich glaube zu wissen, was ich nach 8 Tagen in dem Zimmer deiner Agonie endlich herausgefunden habe. Du warst, wie dein Vater, wie die meisten deiner Geschwister, mit einem gewissen Hang zur Schwermut auf die Welt gekommen. Heute würde man es als neurotisch bezeichnen. Ihr alle wart von übermäßiger Empfindsamkeit. Manche suchten vergeblich Schutz davor im Alkohol. Die kleine Nachzüglerin, die diesen Kampf einer ganzen Familie miterlebt hatte, den allmählichen Verfall der Einzelnen, hat schon als Kind beschlossen, sich aus eigener Kraft zu retten. Das war das kleine Fräulein im Kaufhaus Innovation, mit dem weichen, fast weißen Haar. Das war die vertraute Valeries. Das war die junge Frau, die den eleganten Gang von Desiree bewunderte und später die Art, wie er elegant den Hut zog. Und als Hausfrau mit einem plärrenden Kind hast du gemerkt, dass das nicht genügte. Du hast ein Haus gemietet. Du hast Pensionsgäste aufgenommen. Du hast dir ein wahres Sklavenleben auferlegt. Bis zu Desirees Tod. Wie viele Jahre später hast du wieder geheiratet? Ich weiß es nicht. Du hast dich deinem Ziel genähert, der Sicherheit, der sagenhaften Pension. Wie sollte ich dir das verübeln? Ich weiß, dass du im Krieg dein Gold unter den Kohlen versteckt hast. Man hätte meinen können, du tätest es für dich, aus Geiz. Aber zur gleichen Zeit hast du kleine Säckchen für jedes meiner Kinder gehäkelt. Ich hatte dir Geld für ein gutes Auskommen geschickt. Und es kam der Tag, an dem du mir all dieses Geld zurückgeben konntest. Weißt du, Mutter, du bist eine der vielgestaltigsten Menschen, die ich kennengelernt habe. Oft, wenn ich an dich denke, erinnere ich mich an die Droschke, die deine Schwester abgeholt hat. Zwischen dir und mir gab es nur einen dünnen Faden. Dieser Faden war dein ungebrochener Wille, gut zu sein für die anderen. Aber vielleicht vor allem für dich selbst. Brief an meine Mutter von Georges Simenon. Es sprach Werner Wölbern. Komposition Fatima Dann. Technische Realisation Christian Alpen, René Kornfeld und Sebastian Ohm. Regie Elisabeth Wallenmann. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2020. Redaktion Susanne Hoffmann.